Zuversicht, aber ist aufgesetzt. Papa Eiger nimmt einen Schluck, Mann, er braucht das jetzt. Die Flasche ausgeext, kein Video fürs Internet. Das Licht geht an, Mann, ist ihm schlecht. Er sollte nach Haus ins Bett, wozu soll er denn noch tanzen? Er kann doch eh nicht tanzen, er fühlt sich wie gefangen. Und kein Mensch, ehrlich, versteht ihn hier. Die fressen, ficken, lachen, der Mensch ein Herdentier. Er hat das nie gefühlt, es fühlte sich nicht richtig an. Wozu andere Menschen brauchen, wenn man witzen kann? Und jeder Witz, verdammt, war nie als ein Witz gemeint. Woran glauben, wenn es nicht mal mehr im Winter schneit? Und er schreit und schreibt, schreibt an seinem Manifest. Titel alle cool, nur Mann, die Welt ist schlecht. Und er ist es auch, Wut im Bauch auf all die anderen Menschen, diese Reporter, die scheinbar gar nicht denken, die einen bekämpfen, niemals offen, immer unterbewusst. Guck, wie sie sich ducken in der Stille nach dem Schuss. Guck, wie sie sich ducken in der Stille nach dem Schuss. Und ihr Entsetzen spiegelt sich in Gesten wieder. So im Nachhinein wäre ihn da reden lieber. Oder einfach schnell weitergehen. Er war unsichtbar für sie, jetzt können ihn alle sehen. Jetzt lacht er allein, das Pack am Schreien. Will man uns flehen, er bleibt kurz stehen. Hol der Ruhe in einem seltenen Sturm. Alles kaputt, auch der Elfenbeinturm. Der ihn hielt, der ihn geblendet hat. Naiver Glaube in einer Welt voll Hass. Das ist so krass, sie werden's eh falsch verstehen. Rot-weißes Band, einfach weitergehen. All die Fotos, man, all die Titelseiten. Sie werden niemals seine Geschichte schreiben. Dass er verliert, war von Anfang an klar. Doch der Wahrheit war er niemals so nah. So nah wie in den paar Sekunden. All die Jahre, die verfickten Stunden. Alle verflucht, ein paar vergessen. Er wollte es nicht rächen, er musste es nur. Weißes Licht, ein langer Flur, nichts dahinter. Hallo Deutschland, nur eines deiner Kinder. Ein Psychopath, einer aus deinem dummen Volk. Alles, was passiert, das Luft, alles in Rollen. Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Alles, was passiert, hast du doch alles so gewollt. Sag mal Deutschland, bist du auf uns stolz? Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Alles, was passiert, hast du doch alles so gewollt. Sag mir Deutschland, bist du auf mich stolz? Wahrscheinlich bist du's nicht, ein Hund hat dich geboren. Immer nur weiter so, der Abgrund ist da vorn. Immer nur weiter so, immer straight hinein. Du bist der Vater, den man vor seinem Freund verneint. Aber am Ende dann doch nicht verleugnen kann. Der Wassergräben zieht, statt sich zu Sonnenstrand. Der einem bei gar nichts hilft, Schläge am Küchentisch. Ein Nachtreibigrapscher, der einem peinlich ist. Einer, der nicht frisst, was er eigentlich kennt, ein ganz kleines Hemd, moralisch wie auch ethisch. Einer, der gar nichts sagt, aber dann laut mitredet. Einer mit dicker Karre und einem kleinen. Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Alles, was passiert, hast du doch alles so gewollt. Sag mal Deutschland, bist du auf uns stolz? Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Alles, was passiert, hast du doch alles so gewollt. Sag mir Deutschland, bist du auf mich stolz? Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Alles, was passiert, hast du doch alles so gewollt. Sag mir Deutschland, bist du auf dich stolz? Hallo Deutschland, wir sind deine Kinder. Psychopathen, dummes Volk, nichts dahinter. Hallo Deutschland, ich weiß, du kannst mich hören gerade. Wenn du Geschichte bist, lese ich mein